Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Buch Mose, erstes Kapitel, Vers 26 bis 28. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Gott segne dieses Wort. Im Bild Gottes. Was wir hier gelesen haben, ist die Entstehungsgeschichte, die tatsächliche Entstehungsgeschichte, die Ursprünge, wie Menschen geschaffen worden sind im Bilde Gottes. Wir nennen das auch Imago Dei, also auch im Bild Gottes. Und das lesen wir im ersten Buch Mose. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass wir hier erstmal eine Übersicht haben und dann im nächsten Kapitel wir sehen dann, so wurden halt die alten hebräischen Schriften oder Texte verfasst, dass man erstmal eine Übersicht gibt und dann die speziellen Details gibt. Also wenn man das genauer nachliest, ich hoffe, ihr geht mal rein ins erste Buch Mose, die ersten paar Kapitel da, 1 bis 3 und weiter, und lest dann, wie dann Gott dann eben detailliert beschreibt, wie Adam dann geschaffen wird und Eva aus Adams Rippe dann geformt wird. Und das ist wichtig aus vielerlei Hinsicht. Also zum einen, dass wir eben wissen, dass Menschen nicht zufällig entstanden sind, sondern ganz gezielt, und es sind echte Menschen, Adam und Eva, und die so Vorfahren sind. Und da ist keine Zufallswirkung irgendwie gegeben, dass irgendwie zufällig das ganze Universum und die Welt und Menschen entstanden sind. Nein, ganz gezielt nach Gottes Willen sind wir Menschen entstanden und er hat uns geschaffen als unser Schöpfer. Und unsere Aufgabe ist dann sehr spezifisch. Er hat also spezielle Aufgaben für Mann und Frau, und dass wir eben Gott untergeordnet sind. Wir sind zwar in seinem Bild geschaffen, aber wir sind ihm untergeordnet, aber den Tieren zum Beispiel und der Pflanzenwelt übergeordnet. Also das heißt, wir sollen also unser Schaffen, unsere Tätigkeit auswirken und weiterhin entfalten im Wirken über die Tiere und Pflanzenwelt zum Beispiel. Und aber uns Gott unterordnen, das ist ganz wichtig. Und unser Jesus Christus, der dann gekommen ist, also Gott ist Mensch geworden, Gott im Fleische sozusagen, hat dann an unserer Stelle, nachdem Adam und Eva über die gesündigt haben und gegen Gott rebelliert haben, dann aus Eden verwiesen worden sind, dann wieder diese zerbrochene Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt, durch sich, in Christus. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn nur er konnte das, denn er wurde ja, wie gesagt, vom Heiligen Geist gezeugt, also nicht durch Mann und Frau, normale Zeugung, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt. Und dadurch eben hat keine Sünde in sich, also völlig frei von Sünde, Sündhaftigkeit, und konnte dann eben durch seinen freien Willen an unserer Stelle am Kreuz sterben und für unsere Sinn und Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann Gottes Willen erfüllen und für uns an unserer Stelle sterben, sodass wir wieder eine intakte und volle Beziehung zu unserem Herrgott haben, durch den Heiligen Geist, den er uns dann geschickt hat, nach seiner Himmelfahrt. Und somit eben wieder die Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt hat. Unsere Sündhaftigkeit ist zwar noch in uns, aber durch Christus in unserem Glauben und Vertrauen in ihn und durch den Heiligen Geist dann in unseren Herzen sehen wir dann weiter, wie das dann vor sich geht, was unser Herrgott dann für uns geplant hat in unserem Leben, in unserer Wirkungsweise und was wir dann tun sollen. Das sagt er uns hier alles in der Bibel. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Image, in deinem Bilde, im Bild Gottes geschaffen worden sind. Und du bist unser Erlöser, Herr Jesus. Und wir danken dir, was du für uns getan hast am Kreuz, dass wir in unserer Beziehung zu dir wiederhergestellt sind. Und wir beten, dass alle Menschen auch zu dir kommen, sich dir ordnen als reuige Sünder und nicht die Dinge dieser Welt oder Pflanzen oder Tiere verehren, sondern dich als unseren Herrgott. Und das ist das Allerwichtigste. Dafür beten wir und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.